nicht ein, doch wir kommen trotzdem rein. Ich komm auf deine Fete, weil ich die Tür eintrete. Du kommst zu mir, sagst Baum, ich bewerf dich mit Schaum. Dann wirst du langsam wütend und ich geh weg und brütend. Der Beat geht boom, boom, chuck, Boris ist auch da, klar. Auf dem Boden liegt ein Hering, er trägt ein Ehering. Mein U-Boot ist ein Kettcar, mein Schuh schließt sich mit Kletja. Homo Sapiens bin ich nicht, weil ich hab ein Wurstgesicht. Hopsasa, MC Pommes wieder da. Ich rock die Party, Fati. Ich bin ein Automati. Ich beiß ins Bügeleisen. Lass es in Kreisen kreisen. Ludwig Erwin Brutus, Hildburg, Solberg, Stinkbus. Ich hab den guten Hohn. Er ist im Dachdachboden. Alkoholdurchfall, Müllabfuhr. Ich steh auf um 50 Uhr. Ein Topf, zwei Topf, drei Topf. Ich hab nur Pottwal im Kopf. Ich rappe für die Unterschicht. Denn ich hab ein Wurstgesicht. Metall im Ventilator, ich hab ein Zwei-Gummi-Ohr. Ich habe Vorfahrt, weil ich bin so hart. Im Hühnerstall macht Schall, ein Eigelb kommt im Überschall. Ich erschieß den Teller Grütze, ein Zug kommt mit Zipfelmütze. Der Anna macht Ballad, dieser Rhyme ist der Überknaller. Ich hör nur auf Musik, du bist ein sehr lieber Dieb. Gürtel, Gürtel, Sauerkraut, wer hat dir das erlaubt? Kontoauszüge sind Lebensmittel, aber nur diese Mittel. Weil ich bin viel zu doll, wir stricken mit Woll. Ey, im Garten gibt es Knoll. Ey, ich wohn in der Sandburg und esse nur Salat, Gurk. Ey, alter Dr. Bratwurst. Hau, wer kommt deine Party? Und trinken Lokali, hat